Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Vergangenen Samstag haben wir aus Anlass des 150. Geburtstags von Hugo von Hofmannsthal dessen kaum bekanntes Romanfragment Andreas vorgestellt. Hofmannsthal hat an diesem Roman 20 Jahre gearbeitet. Sein Thema war die Verlassenheit des Menschen ohne Gott. Und Hofmannsthal beschreibt am Beispiel eines jungen Adeligen aus Wien, der nach Venedig reist, den Verlust von Ich-Identität und eine ins Schizophrene gleitende Selbstwahrnehmung. Diesem Beispiel der Wiener Moderne um 1900 stellen wir heute ein Stück gegenüber, das ein gänzlich anderes Verständnis von Kunst und Theater repräsentiert. Wir bringen heute ein Beispiel des epischen Theaters, und zwar die Hörspielfassung von Bert Brechts »Das Verhör des Lucullus« aus dem Jahr 1965 mit Hans Obonja, Ernst Meister, Dorothea Neff, Hilde Socher, Fritz Molier, Erika Plucher und anderen. In Brechts Stück muss sich Lucullus, ein römischer Politiker und Militär, vor einem Totengericht verantworten. In »Das Verhör des Lucullus« finden wir auch die Grundidee Brechts, dass Theater die Zuschauer gesellschaftspolitisch aktivieren solle und dass Geschichte aus der Sicht der arbeitenden Menschen und nicht aus der Sicht der Herrschenden geschrieben und bewertet werden müsse. Kurz noch zur Geschichte des Stücks. Brecht hat es 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, im schwedischen Exil als Auftragsarbeit für den schwedischen Rundfunk geschrieben. Es kam dort allerdings nie zur Aufführung. Daraufhin bot Brecht das Stück dem Schweizer Rundfunk an, der es im Mai 1940 über seinen im Kanton Luzern gelegenen Mittelwellensender Bero Münster, der in weiten Teilen Europas empfangen werden konnte, ausstrahlte. Die Hörspielfassung des Verhörs des Lucullus, die Sie nun hören werden, wurde 1965 von Radio Wien produziert und in einer Radioreihe mit dem bezeichnenden Titel Funkstudio für das literarische Experiment gesendet. Als Experiment wurde es wohl auch deshalb ausgegeben, weil in der Zeit des Kalten Kriegs Brechts Werke von vielen als kommunistische Propaganda gedeutet und abgelehnt wurden. Eine der großen Wiener Bühnen, die Brecht dann doch zur Aufführung brachte, war das Wiener Volkstheater. Gustav Manka inszenierte im Februar 1963 Brechts Mutter Courage und ihre Kinder mit Dorothea Neff in der Hauptrolle und unter anderem mit Hilde Socher, Ernst Meister und Fritz Molier. Und die Genannten wirkten auch 2 Jahre später in »Das Verhör des Lucullus« mit. Ein Hörspiel, das Sie nun mit originaler An- und Absage hören können. Radio Wien bringt in seinem Funkstudio für das literarische Experiment »Das Verhör des Lucullus«, Hörspiel von Bert Brecht. Die Personen und ihre Darsteller sind Lucullus, Heinz Moog, der Ausrufer Hans Obonja, eine fahle Stimme Ernst Meister, Stimme einer wartenden alten Frau Dorothea Neff, der Sprecher des Totengerichts Andreas Wolf, der Totenrichter Benno Smith, die Schöffen, der Lehrer Josef Hendricks, die Kurtisane Erika Pluhar, der Bauer Joe Trummer, der Bäcker Wolfgang Hebenstreit, das Fischweib Hilde Sochor, die Friesgestalten, der König Aladar Kunrat, die Königin Helmi Mareich, der Koch Fritz Muljar, der Kirschbaumträger Josef Wichard. Ferner wirken mit Lona Czernel, Johanna Mertins, Hertha Schell, August Keilholz, Klaus Logau, Peter Machatsch, Karl Mittner, Willi Schumann, Frank Stari, Walter Stumpfoll, Rudolf Oskar Wist. Musik und Musikleitung Norbert Pawlitzki, Hilfsregie Ricky Stolberg, Tontechnik Ingenieur Hans Leonhard Berger, Aufnahme und Schnitt Therese Eibner. Produktion Professor Dr. Otto Stein. Regie Friedrich Langer. Das Verhör des Lucullus wurde von Bert Brecht bereits im Jahre 1939 geschrieben.

und der Totenrichter wendet sich zum Feldherrn. So beschließe ich das Verhör. Von deinen Zeugen, Schatte, waren die Glänzenden nicht dir die günstigsten. Dennoch fanden sich kleine am Schluss. Nicht ganz leer sind deine blutigen Hände befunden. Freilich war selbst für die beste Gabe, den Kirschbaum, die Bezahlung sehr hoch. Leicht hättest du mit nur einem Mann diese Eroberung machen können. Aber 80.000 schicktest du in den Orkus dafür. Jetzt müssen wir vorlieb nehmen mit ein paar glücklichen Stunden für einen Koch, Tränen über die Vernichtung von Büchern und derlei wenig Nützlichem. Ach, mit all dieser Gewalt und Eroberung wächst nur ein Reich an. Und das ist das Reich der Schatten. Wir aber, bestimmt, die Gestorbenen zu richten, betrachten, was sie, die Erde verlassend, der Erde gegeben. Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zurück. Radio Wien brachte in seinem Funkstudio für das literarische Experiment Das Verhör des Lucullus, Hörspiel von Bert Brecht. Die Personen und ihre Darsteller waren Lucullus, Heinz Moog, der Ausrufer Hans Obonja, eine fahle Stimme Ernst Meister, Stimme einer wartenden alten Frau Dorothea Neff, der Sprecher des Totengerichts Andreas Wolf, der Totenrichter Benno Smith. Die Schöffen, der Lehrer Josef Hendricks, die Kurtisane Erika Pluhar, der Bauer Joe Trummer, der Bäcker Wolfgang Hebenstreit, das Fischweib Hilde Sochor. Die Friesgestalten, der König Aladar Kunrad, die Königin Helmi Mareich, der Koch Fritz Muljar, der Kirschbaumträger Josef Wichard. Ferner wirkten mit Lona Czernel, Johanna Mertins, Hertha Schell, August Keilholz, Klaus Logau, Peter Machatsch, Karl Mittner, Willi Schumann, Frank Stari, Walter Stummvoll und Rudolf Oskar Wist. Musik und Musikleitung Norbert Pawlitzki, Hilfsregie Ricky Stolberg, Tontechnik Ingenieur Hans-Leonhard Sberger, Aufnahme und Schnitt Therese Eibner. Produktion Professor Dr. Otto Stein. Regie Friedrich Langer. Sie hörten Das Verhör des Lucullus von Bertolt Brecht, eine Produktion des ORF aus dem Jahr 1965. Brecht hat dieses Stück 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, geschrieben und es ist ein Beispiel für das epische Theater, also für Theaterstücke, die die Zuschauenden nicht in erster Linie faszinieren sollten, sondern, wenn man so sagen kann, gesellschaftspolitisch aktivieren sollten. Die kontroversen Dialoge vor Gericht sollen den Zuschauer zur Stellungnahme herausfordern, der offene Schluss eigene Schlussfolgerungen bewirken. Das Verhör des Lucullus war als Radiostück konzipiert und sollte dann auch eine Art Funkoper werden, aber dazu ist es nicht gekommen. Musik war für Brecht wichtig. In seinem Konzept des epischen Theaters hatte die Musik bzw. hatten die Songs die Funktion, für das Publikum eine zusätzliche Reflexionsebene zu bilden. Musik hätte weder zu untermalen noch der Handlung zu dienen. Spannungsreich sollte sie sein durch ihre Mischung von moderner Musik und volkstümlichen Elementen. Die Kooperation mit dem Komponisten Kurt Weill verschaffte Brecht 1928 seinen größten Erfolg, die Drei-Groschen-Oper. Und daraus hören Sie nun ein paar Songs in einer Aufnahme mit dem Ensemble Modern Frankfurt unter der Leitung von H.K. Gruber aus dem Jahr 1999. Unter anderem mit Max Rabe, Nina Hagen, Sona MacDonald und H.K. Gruber. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Megister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag